schrieb diese Data und verschlang Bukowski im Welttheater, küsste mich die Fantasie, so wie noch nie. Ich erfand Misshären in 3 Milliarden Farben, in mir ein Begehren und Schlungen von Narben. Mich auf die Wahrheit zu finden, ganz steil bergauf gegen mein Befinden, wo so viel Sünde. Verbotene Pillen, Berge voll Glück, Schnee, den Geist erhellen als welkende Orchidee. Welch Odyssee. Selbst das Verkauf in gierige Hände, Hindernislauf gegen taube Wände. Fiebrige Nacht, du böses Aroma, pure Farbenpracht mündet in Chor. Oh, welch ein Aroma. Ausgeblutet der Hoffnung entflogen, auf dem Trapez die Wahrheit gewogen, viel zu weit oben. Die Zukunft ganz grau, die Tage so kränklich, die Selbstbeschau bestach mich bedenklich. Gleich.